Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Jetzt noch ein Punkt, den der Herr mir klargemacht hat. Das bezieht sich auf Christen. Warum ist es so, dass einige Christen Gott dankbarer sind als andere? Weil einige immer noch an ihrer Arbeit hängen. Ihr Augenmerk liegt noch immer auf ihrer Leistung. Es liegt nur zum Teil auf Jesus, zum Teil auf sich selbst. Dankbarkeit ist eng mit Gnade verbunden. Im Griechischen wird ein Gefühl der Dankbarkeit sogar mit demselben Wort ausgedrückt wie Gnade. Charis. Je mehr man sieht, wie gut Gott ist, je mehr man sich von ihm abhängig macht, desto stärker ist auch die Dankbarkeit ihm gegenüber. Wir können ihm vertrauen. Wenn Mitarbeiter für einen bestimmten Gemeindedienst gebraucht werden, müssen wir nicht sagen, Sonntag ist mein freier Tag. Denn wenn wir so denken, machen wir uns auf und davon. Ich will damit nicht sagen, dass jeder am Sonntag eine Aufgabe übernehmen muss. Man kann sich auch anders engagieren. Aber es geht um unsere Motive. Unsere menschliche Natur will uns einreden, was für ein großes Opfer wir doch erbringen und dass wir zu kurz kommen. Auf solche Gedanken müssen wir antworten, nein, ich vertraue auf seine Güte. Ich komme schon nicht zu kurz. Die Arbeiter um 9 Uhr, um 12 Uhr, um 15 Uhr und um 17 Uhr hätten sagen können, woher weiß ich, dass ich nicht zu kurz komme, wenn ich mich darauf einlasse? Aber sie vertrauten auf die Güte des Herrn und wurden dafür reichlich belohnt. Aber wer war wohl dankbarer, diejenigen, die um 9 Uhr anfingen oder die um 17 Uhr? Und wer vertraute seiner Güte mehr? Wer? Sie sagen, die um 9 Uhr? Nein, ich vermute, die um 9 Uhr erwarteten einen ordentlichen Lohn, weil sie ja einen ganzen Tag arbeiten würden. Warum gibt es unter Gläubigen solche Unterschiede, sodass einige mehr Gnade haben als andere? Weil sie mehr Gnade empfangen haben. Deshalb sagt Jesus, viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Wer sind die Auserwählten? Diejenigen, die sich für seine Gnade entscheiden. Sie geben Gott die Möglichkeiten, ihnen die Güte seines Herzens zu erweisen. Das sind die Auserwählten Gottes. In Psalm 132 steht, denn der Herr hat Zion erwählt. Warum ist Zion Gottes Herzen so nah? Hier steht, dass er es zu seiner Wohnung begehrt hat. Das Wort für Begehren hier ist ein ganz intensives Verlangen, wie ein Heißhunger, den wir manchmal haben. Ein Heißhunger auf ein bestimmtes Essen. Es ist das Wort Ahav, von dem sich das Wort für Liebe ableitet, Ahava. Gott begehrt einen Wohnort. Warum? Man vergleiche Zion mit dem Sinai. Der Sinai ist der Berg, auf dem die 10 Gebote gegeben wurden. Gleich nachdem die Israeliten sagten, alles, was Gott befiehlt, können wir tun, gab Gott ihnen die 10 Gebote. Ab jetzt werde ich euch basierend auf eurem Übereinkommen mit mir segnen. Haltet alle 10 Gebote, dann segne ich euch. Hätten sie dem nur nicht zugestimmt. Der Sinai steht also für das Gesetz, Zion dagegen für Gnade. Zion ist der Ort, wo Gott seine Gnade austeilt. Das Gesetz fordert. Es ist peinlich genau. Gnade teilt aus, sie versorgt, gibt. Wenn wir sagen, dass wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade, können wir jeden Tag mit dem Wissen aufstehen, dass Gott uns versorgt, während wir uns für ihn engagieren. Wir sehen Anforderungen nicht als Forderungen, wir sehen Versorgung. Je größer die Not, je größer die Anforderung, desto größer die Versorgung. Wir können beständig Gottes Versorgung erleben. Unser Augenmerk liegt darauf, dass Gott uns versorgt, Gott uns dient, Gott austeilt, Gott durch uns wirkt. Wir sehen ständig Gott. Haben Sie das vor Augen? Wenn ja, dann leben Sie unter seiner Gnade. Und wer unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz lebt, über den hat die Sünde keine Macht. Menschen denken oft so menschlich. Wenn man Gnade predigt, hat die Sünde freie Bahn. Aber die Bibel sagt das Gegenteil. Erst wenn man unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz ist, erst wenn man von Versorgung und nicht von Forderung geprägt ist, hat die Sünde keine Macht mehr über einen. Ganz anders ist die Einstellung, an mich werden so viele Forderungen gestellt. Gott will, dass ich ein guter Ehepartner und Arbeiter bin. Gott will, Gott will. So jemand sieht einen fordernden Gott, statt einen Gott, der ihn mit der Gnade versorgt, ein guter Ehepartner zu sein, ein Gott, der ihm Türen öffnet. Ich verstehe zwar nicht unbedingt, was gerade passiert, aber Gott führt alles zum Guten. Gott ist immer am Werk. Gott fügt immer alles so, dass es mir schließlich zum Besten dient. Ich sehe einen gebenden Gott. Wenn Ihr Leben davon geprägt ist, leben Sie tatsächlich unter Gnade. Ich liebe Gnade. Ich liebe Zion, sagt der Herr. Ich begehre es als meinen Wohnort. Dies ist für immer meine Ruhestadt. Hier will ich wohnen, denn ich habe sie begehrt. Er wiederholt es noch einmal. Ihre Nahrung will ich reichlich segnen am Ort der Gnade. Ihre Armen sättigen mit Brot. Ihre Priester will ich mit Heil, hebräisch Yesha, bekleiden. Das heißt, ich will sie mit Schutz bekleiden. Ich will sie schützen und ich will sie mit Sicherheit umgeben. Und ihre Getreuen sollen jubeln. Die Gläubigen sollen vor Freude jubeln. Das Wort, das hier mit Getreue übersetzt wird, ist Chesedin im Hebräischen. Diejenigen, die voller Gnade sind. Kommt das bei Ihnen an? Noch etwas anderes, das hat mich umgehauen, als mir das bewusst wurde. Und zwar hat der Herr in dem Gleichnis die Arbeiter aufgesucht, nicht umgekehrt. Er selbst ging hinaus. Sagen Sie, ging hinaus. Er ging zu ihnen hinaus. Früh am Morgen, die Arbeiter standen da, richtig? Hätte sie niemand aufgesucht, würden sie da immer noch stehen. Der Herr ist zu ihnen hinausgegangen, genau wie bei den Aussätzigen, die nicht ins Lager kommen konnten. Der Priester ist zu ihnen hinausgegangen. In diesem Gleichnis haben wir also das Wort ausging. Und wissen Sie, wie viele Male er ausging? Zählen wir mal, okay? Früh am Morgen, Matthäus 20, Vers 1. Er ging früh am Morgen, richtig? 1. Vers 3. Er ging um 9 Uhr, richtig? Vers 5. Er ging um 12 Uhr, richtig? Und dann nochmal ungefähr um 15 Uhr. Das ergibt 4. Er ging nicht nur zu Mittag, sondern auch um 15 Uhr, richtig? Er ging aus, stimmt's? Und schließlich zur 11. Stunde, um 17 Uhr. Insgesamt ging er also 5-mal aus. Die 5 ist eine hochinteressante Zahl für die New Creation Church. Gott bringt uns wieder zurück zur Bibel in ihrer ganzen Bandbreite. Denn auch Namen und Zahlen in der Bibel haben eine Bedeutung. Sehr interessant, oder? Es findet eine Revolution statt, die Zahl 5, genau wie beim verlorenen Sohn. Der Vater sah ihn, der Vater lief ihm entgegen, der Vater umarmte ihn, der Vater fiel ihm um den Hals, der Vater küsste ihn. Es gab 5 Erwiderungen des Vaters. Die Zahl der Gnade. Bitte streiten Sie sich aber nicht um die 5. Sitzreihe und den 5. Platz. Das kann dann auch zu weit treiben, okay? Ich will Ihnen nur zeigen, was in der Bibel steckt, um zu verdeutlichen, dass sie von Gott inspiriert ist. Das war also etwas, was der Herr mir gezeigt hat und ich in Bezug auf dieses Gleichnis noch nie von einem Prediger gehört habe. Der letzte Punkt wird Sie bestimmt auch segnen, und zwar geht es um die Unterschiede zwischen Christen. Vergessen wir die Arbeiter, die am frühen Morgen anfingen und einen Tauschhandel eingingen, okay? Sprechen wir jetzt nur über diejenigen, die aus Gnade empfangen. Selbst unter denen empfingen einige mehr als andere. Richtig? Habe ich recht? Schauen Sie her. Vers 3. Die Arbeiter um 9 Uhr. Was recht ist, will ich euch geben. Dasselbe für die Arbeiter am Mittag. Was recht ist, will ich euch geben. Und für die Arbeiter um 15 Uhr. Was recht ist, will ich euch geben. Stimmt's? Das will ich euch geben. Aber zur 11. Stunde sagt ihr, was recht ist, das werdet ihr empfangen. Ich habe das so oft gelesen, ohne dass es mir aufgefallen ist, bis mir der Herr die Augen öffnete. Sie wissen, was der Unterschied ist, oder? Ich will es Ihnen zeigen. Den Arbeitern, die davor anfingen, um 15 Uhr und zu Mittag und um 9 Uhr, sagte er, das will ich euch geben. Aber den Arbeitern, die um 17 Uhr anfingen, denen, die die meiste Gnade bekamen, sagte er, das werdet ihr empfangen. Wo liegt der Unterschied? Pastor, ist das nicht dasselbe? Nein, es ist eines für Gott zu geben. Es ist etwas anderes zu empfangen. Die Endzeitgeneration wird empfangen. Ein anderes Beispiel. Gott sagte den Israeliten schon 40 Jahre im Voraus, immer wieder. Als sie in Kadesh Barnea waren, mussten sie sich wundern, weil Gott ihnen schon vorher gesagt hatte und dort immer wieder neu sagte, ich will euch geben. Ich will euch das Land geben, in dem Milch und Honig fließt. Genauer gesagt, ich habe euch das Land bereits gegeben. Im Hebräischen ist es die Vergangenheitsform. Ich habe euch das Land gegeben, in dem es Überfluss gibt. Es ist eines für Gott zu geben. Es ist etwas anderes für uns, es entgegenzunehmen. Erst nahmen die Israeliten es nicht. 38 Jahre lang bekamen sie das Gegebene nicht. Es ist möglich, dass Gott gibt und wir nicht empfangen. Diejenigen, die Gottes Fülle bekommen, diejenigen, die am meisten Gnade erleben, sind diejenigen, die am meisten empfangen, einfach ausgedrückt. Deshalb ist Folgendes so wichtig. Es bedeutet nämlich, dass Gott ständig gibt und ich dumm bin, wenn ich es nicht empfange. Ich sehe Nöte, Anforderungen, Sorgenbereiche, meine Familie, meinen Job, mein Leben. Aber Gott ist ständig am Geben. Nur empfange ich nicht, bis ich dafür bete, dass sich der Segen zeigt. Deshalb sind meine Gebete für meine Kinder und meine anderen Lebensbereiche so wichtig, weil ich durch das Beten empfange, was Gott ständig gibt. Gebet ist keine Leistung. Hast du heute gebetet? Hast du eine Stunde gebetet? Drei Stunden? Oft machen wir aus Gebet etwas, was wir durchexerzieren. Wir machen aus Gebet eine Leistung. Dabei ist Gebet eigentlich nichts weiter als Empfangen. Je mehr wir beten, desto mehr empfangen wir. Wir sehen etwas, wir beten. Damit meine ich nicht, dass wir ständig auf den Knien sein müssen. Beim Autofahren geht das schlecht. Wir müssen nicht jedes Mal auf die Knie fallen, wenn uns etwas einfällt. Aber diese Haltung, Gebet als Mittel fürs Empfangen zu sehen, darum geht es beim Beten. Gebet verändert Dinge, ja. Aber eigentlich ist Gott immer am Austeilen, immer am Dienen. Gebet versetzt uns bloß in die Lage, es zu empfangen. Gottes Segen ist so ähnlich wie Wasser. Beides zieht es zu den tiefsten Stellen. Je tiefer man sich beugt, desto mehr bekommt man ab. Der Tiefste bekommt den meisten Segen. Ist die Gunst Gottes nicht erstaunlich? Der Tiefste bekommt am meisten. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Es ist nicht so, dass wir uns mit unserer Demut etwas bei Gott verdienen. Es ist einfach eine Position. Je weniger wir uns selbst zutrauen, desto mehr kann Gott durch uns erreichen. Ich meine damit kein schlechtes Selbstwertgefühl. Oh, ich bin so mies, ich bin ein Nichts. Das ist Beschäftigung mit dem Selbst und zeugt eher von Stolz. Man kann leicht feststellen, ob so jemand stolz ist oder nicht. Man muss nur zustimmen. Ja, da hast du recht. Wie? Ich habe das doch nur über mich selbst gesagt. Du darfst das nicht über mich sagen. Es geht also nicht um falsche Demut, sondern um die Haltung, wow, Gott ist ständig am Geben. Auch gerade jetzt, wo ich am Predigen bin, sehe ich, wie Gott am Geben ist. Manchmal führt Gott mich beim Predigen auf Nebenwege, aber dadurch wird immer irgendjemandem geholfen. Dadurch werden meine Predigten teilweise so voll, dass ich gar nicht weiß, wann ich aufhören soll. Aber Gottes Gnade schenkt mir irgendwann auch ein mitfühlendes Herz. Und dann bringe ich meine Predigt zu Ende. Gleich höre ich auf, okay? Also, sehen Sie den Unterschied? Selbst unter Gläubigen gibt es Unterschiede, unter denen, die unter Gottes Gnade stehen. Noch einen einzigen Punkt zu diesem Gleichnis, Vers 8. Als es aber Abend geworden war, ein Zeitverweis, sprach er zu seinem Verwalter. Ein unbenannter Verwalter. Diese Person war mir vorher noch nie aufgefallen. Aber ich weiß, dass in der Bibel ein unbenannter Verwalter, ein guter Verwalter, immer ein Bild für den Heiligen Geist ist. Erinnern Sie sich, als Josefs Brüder nach Ägypten kamen, um Getreide zu kaufen? Josef erkannte sie, aber sie erkannten ihn nicht. Josef ist ein Bild für Jesus. Und wir lesen, dass Josef seinem Verwalter sagte, bring sie in mein Haus zum Mittagessen. Es war der Verwalter, der sie mit Essen versorgte. Und wissen Sie, was der Verwalter den Brüdern sagte? Die ersten Worte, die von den Lippen des Verwalters kamen, waren, Friede mit euch, fürchtet euch nicht. Das sagte er Josefs Brüdern. Der Heilige Geist spricht uns immer Frieden zu. Als Josef Benjamin sah, war sein erstes Wort Gnade. Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Das erste Wort von Jesus ist Gnade. Das erste Wort des Heiligen Geistes ist Friede. Gnade und Friede. Als Boas zu seinem Feld kam, um nach den Erntearbeitern zu sehen, er war ein sehr netter Arbeitgeber, und er kam zum Feld, und da fand er ein Fräulein aus Moab vor. Sie hieß Ruth. Als er sie sah, sprach er sie nicht direkt an, sondern wandte sich an den Verwalter, den Vorsteher der Arbeiter. Wieder ein unbenannter Verwalter. Es war der Verwalter, der Boas viel Gutes über Ruth erzählte, wie fleißig sie arbeitete und wie wenig sie ausruhte. Dann sagte Boas, der Jesus versinnbildlich, zu ihr: Der Herr soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen. Sagen Sie, reich belohnen. Der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast. Wir denken, er hätte vom Lohn gesprochen, weil Ruth so fleißig gearbeitet hat. Nein. Er sagt, der Herr soll es dir vergelten und dich reich belohnen, weil du unter den Flügeln des Herrn Zuflucht gesucht hast. Stellen Sie sich vor, wenn wir Zuflucht bei Gott suchen, wenn wir eine Not haben, wenn wir in schwerer Bedrängnis sind und Hilfe bei Gott suchen, dann sagt er, das ist gute Arbeit. Dafür wirst du reich belohnt. Er belohnt uns dafür, dass wir bei ihm Zuflucht suchen. Ein erstaunlicher Gott. Was für ein erstaunlicher Gott. Er belohnt unsere Zufluchtsuche wie gute Arbeit. Boas sagte, der Herr wird dich reich dafür belohnen. Wofür? Dass sie Zuflucht gesucht hat. Menschlich gesehen hatte sie überhaupt nichts verdient. Sie war nämlich noch nicht mal Jüdin, sondern eine Moabiterin. Und die Moabiter standen unter einem Fluch. Doch die Gnade erlöste sie von dem Fluch, und da wurde sie reich belohnt. Ist der Herr nicht gut? Ist der Herr nicht wunderbar? Wie wenden wir das nun an? Wie setzen wir das praktisch in unserem Alltag um? Gott möchte, dass uns eine hohe moralische Atmosphäre umgibt. Wir sollten etwas Königliches an uns haben. Andere sollten eine königliche Prägung an uns wahrnehmen, wenn wir in ein Zimmer kommen. Nicht, dass wir uns aufgeblasen und stolz geben sollen. Nein, nein. Ich meine etwas anderes. Ich meine, dass wir nicht gewöhnlich sind. Wir vergeben. Wir lassen uns nicht auf eine Ebene herunterziehen, wo wir den gleichen Sprachgebrauch benutzen wie andere. Wer versucht, sich anzupassen und unbedingt gut ankommen will, der wird wie alle anderen. Der traut sich nicht, anders zu sein, damit andere ja nicht über ihn reden. So jemand schaut auf Menschen. Aber es gibt nur einen, dessen Gefallen wir suchen sollen, einen, auf dessen Güte wir vertrauen sollen, auf seine Heiligkeit. Das Gegenteil von Heiligkeit ist nicht Sünde. Das Gegenteil von Heiligkeit ist Gewöhnlichkeit. Alles, was heilig ist, ist abgesondert für einen hohen, noblen Gebrauch. Im Alten Testament bedeutet das Wort heilig abgesondert. Wir sind kostbar, wir sind etwas Besonderes. Menschen, die auch dann strahlen, wenn die Welt deprimiert ist. Die auch dann noch Freude haben, wenn die Dinge nicht so laufen wie gewünscht. Das raubt uns nicht unsere Freude. Die Welt soll sehen, dass wir inneren Frieden haben. Die Welt soll sehen, dass wir gesegnet sind und unsere Familie auch in der Finsternis noch Licht hat. Als ganz Ägypten dunkel wurde, hatten die Israeliten immer noch Licht. Das war kein normales, sondern ein übernatürliches Licht. Ach was, die haben sich doch bestimmt nur Lampen angezündet. Nein, dann hätten sie sich ja nicht von den Ägyptern unterschieden. Dann hätten sich auch die Ägypter Lampen anzünden können. Aber es war eine übernatürliche Finsternis, durch die keine Lampe dringen konnte. Und genauso wie die Finsternis übernatürlich war, so war auch das Licht übernatürlich, das über dem Volk Gottes strahlte. Das kann die Welt sehen. Das ist Heiligkeit. Das heißt, in der Endzeit abgesondert zu sein. Also, was sollen wir nun darauf erwidern? Manchmal, wenn wir beten, wollen wir nicht nur empfangen, sondern Gott etwas geben. Aber auch das ist eine Erwiderung. Wir empfangen die Charis, die Gnade, und dann eucharisten wir. Wir geben Gott Dank. Danke, Herr. Manche lehren, selbst wenn du nichts empfindest, danke Gott einfach. Das finde ich sehr traurig. Ich stelle mir vor, wie jemand zu mir kommt und sagt, Pastor, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Wofür denn? Für nichts. Mir wurde gesagt, dass ich Ihnen danken soll. Das wurde Ihnen gesagt, aber Sie spüren das nicht? Nein. Meine Mutter hat gesagt, dass ich zu Ihnen kommen und mich bedanken soll. Ich weiß nicht wofür. Sie meinte einfach, sag Danke. Traurig, oder? David sagte, preis den Herrn, denn er ist gut. Seine Gnade, Chesed, bleibt ewig bestehen. Amen. Gott teilt aus. Mein Predigen muss sich nach ihrem Empfangen richten. Deshalb mache ich jetzt Schluss. Wenn alle Gefäße voll sind, hört das Öl auf zu fließen. Unser Fassungsvermögen bestimmt, wie viel wir aufnehmen können. Beten wir, dass Gott unser Fassungsvermögen noch mehr vergrößert. Gastprediger sagen mir oft, die Leute in deiner Gemeinde können so viel aufnehmen, so lange predigten. Das ist Trainingssache. Man kann den Weinschlauch ausdehnen. Preist Gott, kommen Sie, Gemeinde! Vergessen Sie nicht, er schätzt die besonders wert, die auf seine Güte vertrauen. Alle Köpfe geneigt, alle Augen geschlossen im Saal und überall, wo Menschen zuschauen. Vielleicht fragen Sie sich, wie fange ich mit dem Ganzen an? Zuallererst müssen Sie sich klar sein, dass Sie ein Sünder sind. Alle Menschen befinden sich auf einer Einbahnstraße zum ewigen Verderben. Wir sind alle verloren. Es ist nicht so, dass man erst verloren geht, wenn man Jesus bewusst ablehnt. Nein, wir sind verloren. Aber Gott hat uns so geliebt. Er hätte uns ganz leicht beseitigen können, so wie wir unseren Müll beseitigen. Wir tun weg, was wir nicht mehr haben wollen. Das, was keinen Nutzen mehr für uns hat, werfen wir in die Tonne. Aber Freund, Gott will sie nicht verlieren. Deshalb beschloss Gott, aus seinem liebenden Herzen seinen Sohn zu senden. Warum? Was kam zuerst? Ist Jesus erst gestorben und dann hat Gott uns geliebt oder hat Gott Jesus gesandt, weil er uns so liebte? Seine Liebe kam zuerst. Deshalb hat er seinen Sohn gesandt, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Und Jesus hat ganze Arbeit geleistet. Hätte Jesus unsere Sünden nicht vollkommen beseitigt und damit Gottes Gerechtigkeit erfüllt, wäre er nicht von den Toten auferweckt worden. In der Bibel steht, Jesus wurde auferweckt, weil wir gerecht gesprochen wurden. Gott hat das angenommen, was Christus am Kreuz geleistet hat. Daraufhin hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Seine Auferstehung ist unser göttlicher Beleg, dass all unsere Sünden beseitigt sind. Wenn Sie diese Wahrheit für Ihr Leben annehmen wollen, dann beten Sie jetzt mit mir. Sagen Sie, Vater im Himmel, ich danke dir für das Geschenk deines Sohnes, meines Herrn Jesus Christus. Christus ist für meine Sünden gestorben und von den Toten auferstanden, als ich gerecht gesprochen wurde. Danke, Vater. Jetzt habe ich eine neue Identität vor dir. Ich bin dein Kind, gerecht, heilig, schuldlos, in deinen Augen. Du siehst mich wie Christus. So wie Christus ist, bin ich. Danke, Vater. Jesus Christus ist mein Herr. Im Namen von Jesus. Amen. Stehen wir alle auf. Preist den Herrn. Wenn Sie dieses Gebet gesprochen haben, sind Sie vom Tod ins Leben übergetreten. Das Gericht liegt hinter Ihnen. Der Tod liegt hinter Ihnen. Vor Ihnen liegt nur Herrlichkeit. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Wer von Ihnen ist auch froh, dass Sie im Glauben wachsen? Ihr Fassungsvermögen, um von Gott zu empfangen, nimmt mehr und mehr zu. Heben wir alle unsere Hände. Denken Sie daran, auch Sicherheit kommt vom Herrn, genau wie Errettung vom Herrn kommt. Das Wort Errettung schließt Sicherheit mit ein. Setzen Sie Sicherheit nicht als gegeben voraus. Wir wollen jetzt Sicherheit und Bewahrung empfangen. Vater im Himmel, ich danke dir für alle, die mich jetzt gerade hören. Wenn sie sich jetzt aufmachen, bete ich, dass die kommende Woche eine Woche voller Gnade für sie sein wird. Und Vater, teile dich ihnen weiter mit. Sprich weiter zu ihnen. Eröffne ihnen dein Wort. Dein Wort, das Augen öffnet. Dein Wort, das uns befreit. Dein Wort, das uns heilt, auch körperlich. Diene ihnen mit deinem Wort, Vater. Mögen sie sich nicht an die Welt anpassen. Mögen sie nicht wie gewöhnliche Menschen denken, Herr, sondern möge ihr Denken von deinen Gedanken geprägt sein, damit ihr Leben deine Heiligkeit widerspiegeln kann. Mögen sie für dich abgesondert sein. Mögen sie mit deiner Herrlichkeit und Helligkeit strahlen, Herr, inmitten einer verlorenen Welt. Ich bete, Vater, dass sich die Revolution der Gnade durch alle Länder der Erde verbreitet und dass der Name von Jesus erhöht wird. Ich bete, Vater, dass Menschen von Depression befreit werden, von Selbsthass, vom Verlorensein, von Rebellion, von Gesetzeslosigkeit. Mögen sie nicht von der Herrlichkeit fallen, zu der du uns berufen hast. Danke, Vater, für diese Revolution der Gnade. Ich bete, dass alle hier ein Gefäß dafür werden, im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen: Amen. Strahlen Sie! Gott segne Sie! Wir sehen uns!